Ja, das Alles. hattest du zumindest so erzählt, als hättest du da tatsächlich eigene Erinnerung dran. Alles spielt da in die gleiche Zeit, was ich jetzt erzähle, die Erstkommunion, Ostern. Und die Befreiung des Ortes von den Nazis. Die Amerikaner haben die Amerikaner, als die durchs Dorf zogen, wurden mehr durch eine Bravo und herzlich willkommen und Rufe als durch bösartige Beschimpfungen empfangen. Die haben dann in dem Haus von den Verwandten Hübelmann ihr Hauptquartier des Dorfes aufgeschlagen. Alle Räume mussten durch die Bewohner freigemacht werden. Als erstes haben sie die Amis die aufhängenden Ahnenbilder beschossen, die Augen ausgeschossen, was ich selber später gesehen habe. Die Deutschen, die da noch im Ort waren, hatten sich zurückgezogen in ein Wäldchen, Nettelstädter Wald. Und hatten dann doch versucht, das Dorf vor der Übernahme zu schützen. Da sind dann einige Schüsse gefallen. Es wurde ein amerikanischer Soldat getötet. Ein Schwarzafrikaner. Ein Schwarzafrikaner, ja. Ja, oder Schwarzamerikaner, wie auch immer. Der wurde getötet. Und das war eine große Unruhe im Dorf, weil in anderen Fällen waren dann schon etliche Leute aus dem Dorf erschossen worden, aus den Dörfern, wo sowas passierte. In Menzel passierte das nicht. Es musste es, zu der Erschießung des Täters, man wusste, wer das war, musste die ganze Bevölkerung des Dorfes am Straßenrand sich aufstellen. Und die Amerikaner fuhren dann mit ihren Fahrzeugen durch diese Reihen. Hinter einem Fahrzeug war jemand mit Seilen angekettet. Das war wohl der Übeltäter, der schuld war an dem Tod des amerikanischen Soldaten. Dieser Zug ging durch das ganze Dorf, über die Dorfstraße, in Richtung einer Feldaue. Wo wir sonst die Kühe des Hofes hingebracht bzw. abgeholt haben, wenn wir auf der Weide waren. Dort bei dem letzten Wohnhaus wurde der Mann standrechtlich erschossen. Stimmt nicht, Entschuldigung. Der Mann, der Täter, wurde hinter einer Feldscheune, ich weiß noch welche, hinter einer Feldscheune erschossen. Und alle mussten das bezeugen, sozusagen. Ja, alle Dorfbewohner waren Zeuge dieser Handhabungen. Und um dies auch zum Schrecken eventueller Nachfolger, die auch noch gegen die Amerikaner kämpfen wollten, um die zu belehren. Mussten denn die Kinder auch an der Straße stehen? Ja, alle. Alle. Ja, ja, wir auch. Das ist aber schon. Da war ich 5 Jahre alt. Für die Mutter noch schrecklicher als für die Kinder. Wahrscheinlich. Da haben die Amerikaner sich keine Gedanken drüber gemacht, oder sie haben sie einfach vergessen, weil was da in der Öffentlichkeit passierte, das sollte so passieren, nicht? Auch die Erschießung. Das war übrigens der Bürgermeister von Menzel. Der Bürgermeister von Menzel musste Verantwortung übernehmen, dass sein Dorf da nochmal rebellisch geworden ist, als die Amerikaner einrückten. Würdest du denn sagen, dass du da noch selber Erinnerungen, Bilder im Kopf hast davon? Von dieser Szene? Ich habe den ganzen Betrieb dieser Truppenteile, bei Rokan war zum Beispiel eine Sanitätseinheit, die uns mit Schokolade versorgte. Unter den Autos, die da abgestellt waren, haben wir noch Bonbons gefunden. Dann meinten einige, die noch in den mit den alten Gedanken an die Feindschaft nicht fertig wurden. Die meinten, das hätten die extra gemacht, um die Kinder zu vergiften. Na, meine Mutter hat gesagt, das ist Quatsch. Die Amerikaner werden keine Kinder vergiften. Ich habe zum ersten Mal übrigens da einen Schwarzafrikaner gesehen. Der erste schwarze Mensch. Ja. Und die erste Apfelsine gegessen. Okay, hast du den ersten schwarzen Menschen mit Schrecken angeguckt oder? Ich glaube, dass wir darauf vorbereitet waren, dass da solche Menschen bei waren, die eine andere Hautfarbe haben. Woher kam die Vorbereitung? Von den Eltern. Meine Mutter war noch nicht dumm. Die wusste, dass dass Afrikaner bei den amerikanischen Soldaten auch afrikanische Menschen waren, Schwarzafrikaner. Das waren nur Amerikaner. So. Und die Apfelsine hat dir jemand geschenkt? Die Apfelsine bekam ich von einem amerikanischen Soldaten geschenkt. Hm. Haben meine Geschwister auch gesagt, darfst du nicht essen. Ja. Und die haben sie dem kleinen, blond gelockten Jungen geschenkt. Ja, ich war da natürlich der Mittelpunkt. Ja. Und wie war das, als dein Vater wiederkam? Ja, das würde ich also in eine andere Abteilung verschieben. Okay.